ARD. Hallo? Christian? Ah, jetzt höre ich was. Hi, wir sind's. Cool. Habt ihr jetzt auf mich gewartet so lange? Nö, also lange nicht. Wir sind auch erst gekommen. Christian, wie ist die Lage? Ja, seltsam. Wir warten alle und jeder hofft, dass es jetzt so kommt, dass wirklich ein erster Schritt vielleicht Richtung Kriegsende gelingt. Viele sind skeptisch, manche finden es nicht gut. Ich merke bei uns im Team so eine gewisse vielleicht schon einsetzende Erleichterung, weil wir jetzt nach so langen Zeit irgendwie ja echt nur über Krieg im Gazastreifen berichten, über die Lage hier, über die Geiseln. Und wenn jetzt mal so ein Moment käme, wo sich zumindest ein bisschen Optimismus auch mal mit in unsere Berichte so reinschwingt, das wäre, glaube ich, irgendwie echt gut für uns alle. Christian, wir sprechen heute ziemlich spontan und der Grund, du hast es gerade schon angedeutet, ist, dass es ein Abkommen gibt zwischen Israel und der Hamas. Hol uns bitte nochmal kurz, bevor wir jetzt hier loslegen, alle ab, was genau ist denn da vereinbart? Was sind die Eckpfeiler? In dem Abkommen steht, dass es eine 42-tägige Waffenruhe zunächst mal geben soll, in der 33 Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen werden von der Hamas, im Gegenzug palästinensische Gefangene freikommen und das israelische Militär mit einem ersten Mini-Rückzug im Gazastreifen beginnt. Und dann ist die Frage, wie es weitergeht. Und wie fix ist es jetzt, um kurz nach 12 deutscher Zeit? Genau, also wir warten ja alle darauf, dass das israelische Kabinett das bestätigt. Das heißt, verzögert sich aus verschiedenen Gründen. Wenn das Kabinett zustimmt, dann kann es am Sonntag losgehen. Aber was ich hier gelernt habe in diesem Berichtsgebiet, es kann auch immer alles noch schief gehen. Das fühlt sich jetzt aber alles, was du gesagt hast, aus der Ferne so ein bisschen nach sowas wie Frieden an. Ist das so? Frieden ist ein sehr großes Wort in der Region. Es könnte bedeuten, dass der Krieg zunächst mal endet, aber wie langfristig und nachhaltig das ist, da gibt es viele, viele Fragezeichen. Wie langfristig und nachhaltig in Bezug auf der Krieg in Israel und Gaza jetzt in dem Fall? Genau, genau. Okay, lass uns da mal tiefer eintauchen. Sollen wir loslegen? Los geht's. Hallo zu Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg im Nahen Osten. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und spreche hier mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen über die aktuelle Lage in Nahost und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Es ist Donnerstag, der 16. Januar, 12.17 Uhr deutscher Zeit und wir sprechen heute mit Christian Limpert, unserem Korrespondenten, unserem Studioleiter tatsächlich in Tel Aviv, über die Frage: Kommt jetzt endlich der Frieden im Krieg zwischen Israel und Gaza? Dieses Abkommen ist jetzt da. Für manche kam das vielleicht überraschend. Für euch, die ihr das Thema die ganze Zeit schon beobachtet, Christian, glaube ich, war das gar nicht so überraschend, oder? Nein, wir sind ja seit Monaten immer damit beschäftigt, diese Verhandlungen im Hintergrund zu beobachten, die mal weitergekommen sind, dann wieder komplett in der Sackgasse waren. Und jetzt hat sich seit ein paar Tagen angedeutet, dass da was kommt. Und ich war ehrlich gesagt bis gestern skeptisch, bis kurz vor der Tagesschau habe ich gesagt, es gibt keine finale Bestätigung. Mhm. Jetzt gibt es die, es gibt eine Einigung, aber man muss auch dazu sagen, noch immer hat das israelische Kabinett nicht zugestimmt, jetzt hier am Mittag. Und es kann auch immer noch schief gehen bis zum Sonntag. Christian, ich würde mit dir gerne noch mal einen Schritt zurückgehen in die letzten Wochen, um die Frage zu beantworten, warum kam das Abkommen genau jetzt? Wie habt ihr die letzten Wochen erlebt? Wie war die Stimmung in Israel und in Gaza? Was hast denn du da wahrgenommen? Auf allen Seiten eine zunehmende Verzweiflung, Frustriertheit darüber, dass es eigentlich gar keine Hoffnung auf eine Lösung mehr gibt. Das heißt, im Gazastreifen die Kämpfe, die nicht aufgehört haben, die israelischen Luftangriffe, die vielen, vielen Toten. Und in Israel natürlich die Sorge um die Geiseln, 98 Menschen, die noch in den Händen der Hamas sind, bei denen man gar nicht weiß, wer davon noch lebt. Und mir hat auf einer Demonstration hier in Israel eine junge Frau mal gesagt, wenn die Geiseln frei wären, dann ist es so, als ob ein Stein vom Herzen des ganzen Landes fällt. Und ich glaube, das könnte jetzt passieren. Aber mit Blick auf die letzten Wochen, ich glaube, alle hatten das Gefühl, dass es keine Lösung gibt, kein Deal in Aussicht ist. Und das hat viele hier wirklich sehr deprimiert. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du dir zum ersten Mal gedacht hast, okay, ich glaube, jetzt tut sich da was? Ich hatte ganz oft solche Momente. Ich weiß, dass ich gestern mit Sophie zusammensaß und sie meinte, jetzt könnte da was wirklich in Bewegung geraten. Mit unserer Sophie von Lettern nehme ich an. Mit meiner Kollegin hier, genau. Und wir reden ja sehr viel und besprechen alle Entwicklungen. Und wenn wir uns dann im Team auch einig sind und denken, jetzt geht da was, dann ist es oft ein Indiz. Wir haben ein super Team hier und die meinten auch, jetzt könnte was in Gang geraten. Und ich habe da wirklich mich ertappt, dass ich dachte, ja, das wäre gut für uns alle jetzt. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kriegt ihr sowas mit dann? Naja, wir beobachten, wir bekommen ja auch hier mit, dass zum Beispiel, also die Frage ist zum Beispiel immer gewesen, entsendet Israel eine Delegation zu den Unterhändlern und dann immer auch entscheidend, wie ist die besetzt? Also sind das Unterunterhändler oder fliegen da echt ein paar Leute, die was zu sagen haben? Also zum Beispiel die Chefs der Geheimdienste und so weiter. Das ist jetzt passiert, die sind nach Katar geflogen. Gleichzeitig ist da ja diesmal im Hintergrund nicht nur die beiden Administrationen unterwegs gewesen, sondern auch der neue Berater von Trump in diesem Gebiet. Und da hatte ich den Eindruck, dass da irgendwie die Karten neu gemischt werden. Natürlich spielt irgendwie auch eine Rolle, dass am Montag Trump der neue Präsident in den USA sein wird. Also es kamen jetzt so viele Dinge zusammen. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass die Hamas wirklich immer mehr in die Defensive gerät. Syrien fällt weg, die Hisbollah ist massiv geschwächt, also alle Unterstützer sozusagen. Und ich habe schon jetzt den Eindruck gehabt, dass da wirklich neue Möglichkeiten entstehen. Aber wie ich schon gesagt habe, in diesem Land, in diesem Berichtsgebiet kann auch immer sehr schnell was wieder schief gehen. Und deswegen waren wir immer so vorsichtig mit Optimismus in den letzten Wochen. Und ich bin es auch immer noch ein bisschen. Dieses Abkommen, das ist schon relativ lange in der Schublade gewesen, ist das richtig ausgedrückt? Es gab eine schöne Headline hier in den israelischen Medien, da stand Bidens Work and Trump's Pressure. Und ich finde, das trifft es ein bisschen. Also das ist der Vorschlag für ein Abkommen, den US-Präsident Biden bereits im Mai vorgelegt hat. Und jetzt kommt da ein neuer US-Präsident dazu, der den Druck erhöht. Gleichzeitig muss auch Netanyahu schauen, wie er sich da arrangiert. Also da sind einfach viele Karten ein bisschen neu gemischt worden. Und ich glaube, deswegen ist da jetzt Bewegung reingekommen. Und was ist dann passiert? Du saßt gestern Abend mit Sophie und dem Team da und dann kam irgendwie die Nachricht, oder? Wie kam ich mir Sophie das vorstellen? Sophie ist gerade an einer ganz anderen Story, deswegen war ich gestern zunächst mal so allein dabei, das zu beobachten mit dem Team hier. Und es kamen dann die Meldungen, die wir schon seit Montag haben, dass Medien immer melden, es ist soweit. Aber immer ohne einen wirklich konkreten Beweis, ohne eine konkrete Quelle, und da sind wir immer sehr vorsichtig. Und ich habe, glaube ich, bis kurz vor der Tagesschau habe ich in allen Live-Schalten gesagt, ja, immer mehr Medien melden das. Auch Trump hat sich jetzt zu Wort gemeldet und sagt, es gibt einen Deal, aber es fehlt im Prinzip die finale Bestätigung. Und die kam dann kurz vor der Tagesschau durch den katarischen Premier. Und da war zumindest mal klar, dass man sich wohl wirklich geeinigt hat. Und jetzt ist einfach die Frage, wie wird das umgesetzt? Geht es am Sonntag wirklich los? Werden die ersten Geiseln freigelassen? Hält die Waffenruhe? Welche palästinensischen Gefangenen kommen frei? Denn genau davon wird abhängen, ob das Ganze langfristig funktioniert. Es gab doch immer wieder mal die Hoffnung auf so einen Deal und dann ist es nichts geworden. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Es gab ganz oft die Hoffnung. Es gab oft die Hoffnung. Es gab oft die Meldungen, dass man sehr nah dran ist. Ich weiß gar nicht, wie oft US-Außenminister Blinken gesagt hat, man sei jetzt, das alles sei zum Greifen nah. Es zeigt einfach, wie komplex dieser Konflikt ist, wie groß das gegenseitige Misstrauen auch ist. Und die Knackpunkte sind aus meiner Sicht zum einen die Frage, welche Garantie gibt es für die Geiseln, die zurückkommen? Welche palästinensischen Gefangenen müssen freigelassen werden? Und wie soll ein israelischer Rückzug im Gazastreifen aussehen? Und da waren sich eben beide Seiten überhaupt nicht einig. Also gestern Abend kam dann die Nachricht, dass sich Israel und die Hamas geeinigt haben, da in Katar, bei den Verhandlungen, und dass das Abkommen steht. Kann man so sagen, genau. Oder? Ja. So kann man es sagen, ja. Und da warst du in der Redaktion. Und was hast du dann als erstes gemacht? Also wir haben hier einen Spot um die Ecke, das ist direkt vor dem Verteidigungsministerium. Da treffen sich fast jeden Abend das sogenannte Hostage Forum, also die Angehörigen von Geiseln und der Freundeskreis, die da sozusagen seit Wochen, seit Monaten demonstrieren für einen Geiseldeal. Und da war ich eben dann gestern Abend. Und das Erste, was mich da wirklich verwundert hat, dass die immer noch demonstriert haben. Das heißt, obwohl die Nachricht schon da war, dass es ein Abkommen gibt, waren die immer noch so, macht es jetzt, lasst uns nicht im Stich, es muss jetzt Frieden geben. Also auch da war die Skepsis zu dem Moment noch sehr groß. Und gleichzeitig, und auch das war interessant, waren andere Geiselfamilien dort, die gesagt haben, dieses Abkommen ist nicht gut. Sie möchten ein Abkommen, bei dem sofort alle Geiseln freikommen. Und da war ich dann tatsächlich auch so ein bisschen lost zwischen den Fronten, weil ich gesehen habe, es gibt eben auch Geiselangehörige, die mit dem Abkommen nicht zufrieden sind oder sogar Angst haben, dass wenn ihre Angehörigen jetzt nicht rauskommen, dass die womöglich dann gar nicht mehr rauskommen. Ist denn bekannt, wie viele von den Geiseln noch leben? Nein, ist nicht bekannt. Wir gehen von insgesamt 98 Menschen aus, die noch in den Händen der Hamas sind. Und es gibt verschiedene Einschätzungen. Die eher pessimistischen gehen davon aus, dass etwa noch ein Drittel, also es könnten genau diese 33 sein, am Leben sind. Ein bisschen optimistischere Schätzungen sagen die Hälfte. Aber alle sind sich eigentlich sicher, dass diese 98 Menschen nicht mehr alle am Leben sind. Und die Familien, mit denen du da gestern Abend gesprochen hast, waren die richtig aufgebracht, die einen, von denen du gesagt hast, die sind unzufrieden mit dem Deal, wie er ist? Aufgebracht sind sie nicht mehr, weil die dieses Spiel jetzt schon so lange mitmachen. Die haben ja auch schon oft erlebt, dass sie praktisch Hoffnung hatten, dass es hieß, man ist einem Deal näher gekommen, und dann wurden sie oft wirklich in letzter Minute wieder enttäuscht. Das heißt, sie sind vor allem immer noch skeptisch und vorsichtig. Eine Frau hat mir gesagt, sie ist erst dann wirklich zufrieden, wenn wirklich die ersten Geiseln zurück sind. Da ist eine wahnsinnige, wie soll ich sagen, die haben eine emotionale Mauer aufgebaut, und diese Mauer wird vielleicht gebrochen, wenn ihre Angehörigen zurück sind. Und dann ist eben genau der große Unterschied, dass die einen sagen, wir machen jetzt diesen Deal und hoffen, dass einfach überhaupt jemand zurückkommt, und andere sagen, wir geben damit die Geiseln auf, die bei der ersten Austauschrunde sozusagen nicht dabei sind. Und was hast du aus Gaza gehört? Da könnt ihr ja nach wie vor nicht rein als Journalisten. Genau, das ist nach wie vor ein großes Problem für uns, dass wir da nicht unabhängig einreisen dürfen. Wir haben Bilder gesehen von Menschen, die jubeln. Wir haben gleichzeitig auch so eine Live-Kamera. Da wird so ein Videosignal durchgeschaltet aus Khan Yunis. Mhm. Das war auch so, fand ich, so ein gespanntes Warten. Also normale Straßensituation, Menschen, die da rumlaufen. Aber ich habe das auch eher so als abwartend, als skeptisch empfunden. Weil natürlich, das ist ja auch so eine Sache, die hier immer dazugehört, kurz bevor man sich auf so eine Waffenruhe einigt, beziehungsweise kurz bevor so eine Waffenruhe dann wirklich beginnt, wird nochmal richtig geschossen. Und wir hatten in der letzten Nacht erneute Luftangriffe, israelische Angriffe im Gazastreifen mit vielen, vielen Toten. Das heißt, die Menschen werden Angst haben bis zu dem Moment, wo die Waffenruhe wirklich in Kraft tritt. Das ist das eine. Und gleichzeitig haben wir auch mit Mohammed, habe ich heute früh kurz telefoniert, der mir sagt, er hat auf der einen Seite eine Hoffnung, dass es jetzt wirklich klappt. Auf der anderen Seite auch eine Art Wut, weil er sich denkt, warum war das nicht früher möglich? Es hätte so viele Menschenleben retten können. Der Mohammed aus unserer Story. Die könnt ihr für den Fall, dass ihr sie nicht gehört habt, wir verlinken sie euch nochmal in den Shownotes. Genau, das ist so, was ich da mitbekomme. Für die Menschen dort ist ja die Frage entscheidend, wann hören diese Luftangriffe auf und wann ist dort irgendwie vielleicht sogar an einer Art Wiederaufbau und Verbesserung der Situation zu denken. Und warum gab es jetzt nochmal diese vermehrten Angriffe? Du sagst, dass es immer oder in der Regel so ist, dass vor einer Waffenruhe nochmal verstärkt es Luftangriffe gibt. Genau, wir haben das gesehen im Dezember, als die Waffenruhe mit der Hisbollah in Kraft getreten ist. Davor nochmal sozusagen, klingt jetzt hart, aber beide Seiten gezeigt, was sie können. Natürlich möchte die israelische Seite jetzt in dem Fall auch noch wichtige strategische Ziele möglicherweise, also Terrorziele der Hamas, treffen. Ich empfinde die Hamas inzwischen als sehr geschwächt. Wir haben noch gelegentlich Raketen, die aus dem Gazastreifen abgeschossen werden Richtung Israel, aber die sind tatsächlich fast keine Gefahr mehr. Aber ich gehe davon aus, dass wirklich bis zum Einsetzen der Waffenruhe das israelische Militär noch schießen wird und möglicherweise auch die Hamas noch zeigen will, dass sie in der Lage ist, sich noch zu wehren. Die Frage, wie geht's den Menschen in Gaza oder wie haben sie jetzt darauf reagiert? Du hast jetzt gesagt, Mohammed hätte sich gewünscht, dass es vielleicht früher so weit gekommen wäre. Der ist allerdings ja inzwischen in Deutschland, in München. Hast du was gehört von jemandem aus Gaza direkt auch? Ja, ich habe mit unserem Kameramann Kontakt gehabt, der dort noch ist. Der ist in einem Flüchtlingscamp. Du hast eine Sprachnachricht von ihm. Hört man das da, wie er sich freut? Man hört das, es ist auf Arabisch. Also er sagt, ich war glücklich und voller Freude. Und diese Freude hat das Zelt, in dem ich gerade lebe, ausgefüllt. Ich habe die Familie umarmt und Gott gedankt, dass es uns noch gut geht. Aber ich habe mich auch erinnert, dass unsere Familie viele Söhne betrauert. Und das Haus in Gaza, in dem wir gelebt haben, ist zerstört worden. Aber ich bin trotzdem froh, dass der Krieg aufhört und dass die Unschuldigen hier noch ein Leben vor sich haben. أن الحرب قد توقف وأن للأبرياء Hayatun Radima. Das war, wo ist er? Im Flüchtlingscamp In der Nähe von Khan Yunis, ja. In der Nähe von Khan Yunis in Gaza. Also genau, zentral-südlicher Gazastreifen. Was ist denn deine Einschätzung, Christian? Wie geht das jetzt weiter? Ich habe einen Kommentar tatsächlich von einem BR24-User hier dabei, der schreibt, wer glaubt, dass diese Waffenruhe lange Bestand hat, dürfte bald eines Besseren belehrt werden. Jetzt wird erstmal tief Luft geholt, Waffenbestände aufgefüllt und dann geht's munter weiter, schreibt ein User bei BR24. Schwierig. Die Frage ist da zum Beispiel, welche Waffenbestände meint er? Ich persönlich sehe nicht, dass die Hamas sich schnell wieder bewaffnen wird. Natürlich sind da noch Waffen im Gazastreifen. Und ich halte es auch für falsch, jetzt schon das alles zum Scheitern zu verurteilen, mit Blick auf die Waffenruhe im Libanon. Die hält ja auch noch und da waren auch viele erstmal pessimistisch. Tatsächlich ist entscheidend aus meiner Sicht die erste Phase, wenn die ersten Geiseln ausgetauscht sind und wenn es wirklich darum geht, wie das weitergehen soll, wird die Hamas bereit sein, alle Geiseln freizugeben, auch die Getöteten, weil das natürlich für sie ein Druckmittel bleibt oder ist, das sie aus der Hand gibt. Gleichzeitig ist die Frage, wie weit sich Israel aus dem Gazastreifen zurückziehen wird. Man hat ja bereits klargemacht, dass man eine Art Kontrollstreifen um den Gazastreifen auf jeden Fall behalten möchte. Und die Frage auch, welche palästinensischen Gefangenen Israel freigibt. Und wenn man sich da auf die entscheidenden Punkte einigt, dann könnte man sich über die Frage unterhalten, wie ein Wiederaufbau gelingen soll und vor allem, wer in Zukunft den Gazastreifen kontrolliert. Das ist ja die Frage, die auch noch nicht gelöst wird. Und natürlich, das sind alles Fragen, die das Ganze zum Scheitern bringen können und bei denen es am Ende wieder zum bewaffneten Konflikt kommt. Aber ich würde sagen, geben wir uns doch die Zeit, schauen wir mal, was passiert. Wir werden darüber berichten und dann habe ich schon die Hoffnung, dass es zumindest längerfristig ruhig bleiben könnte. Vielleicht sogar dort ein bisschen friedlicher. Und ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich, dass Frieden so ein großes Wort ist in dem Zusammenhang. Jetzt haben wir alles einmal auf den Tisch gelegt, was jetzt in den letzten Tagen und in den letzten Stunden auch passiert ist. Warum sagst du, dass das Frieden da so ein schwieriger Begriff ist? Naja, weil es angenommen, es würde wirklich gut gehen und der Krieg im Gazastreifen wäre beendet, dann ist es einfach immer noch ein riesiges Konfliktgebiet. Da bleibt die Frage, wie es mit der Hisbollah im Norden weitergeht. Auch dort haben wir ja erstmal eine Waffenruhe, die jetzt möglicherweise verlängert wird. Wir haben immer noch die Frage, wie sich das Verhältnis zum Iran entwickelt. Da sind ja noch große, große gegenseitige Drohungen in der Luft. Also die Frage, ob Iran immer noch einen, ich glaube, im September angekündigten Gegenschlag durchführt oder ob jetzt möglicherweise Israel den Iran, möglicherweise auch die Atomanlagen angreift. Das ist eine Frage, die noch nicht geklärt ist. Und was wir auch sehen im Westjordanland, also im palästinensischen Gebiet östlich von Israel, eine zunehmende Radikalisierung von palästinensischen Jugendlichen zum Teil, aber auch ein immer weiter fortschreitender Siedlungsbau, völkerrechtswidriger Siedlungsbau von jüdischen Siedlungen. Das ist jetzt nicht so, dass, wie gesagt, mit einem Frieden, einem möglichen Frieden in Gaza, die ganze Region sofort deutlich ruhiger werden würde. Es gibt viele andere Probleme. Vielen Dank, Christian. Wie geht's denn bei dir jetzt weiter heute? Wir haben heute noch Beiträge und Live-Schalten für Tagesschau und Tagesthemen und hoffen dann, dass wir vielleicht morgen mal kurz durchatmen können, weil das Wochenende und vor allem der Sonntag natürlich sicher wieder sehr anstrengend wird. Ja, vielen Dank, Christian, und ganz liebe Grüße nach Tel Aviv. Gerne und viele Grüße zurück von uns allen. Und wenn ihr auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, was Infos aus dem Nahen Osten, aber auch von sonst überall auf der Welt angeht, dann lege ich euch das Thema des Tages von BR24 ans Herz. Das gibt's immer in der Früh und am Nachmittag als Podcast und den findet ihr in der ARD-Audiothek und den Link packen wir euch in die Shownotes. Wir machen aller Voraussicht nach in 2 Wochen wieder eine Folge und wenn ihr eine Frage habt, die wir hier besprechen sollen, dann schickt uns die ganz gerne per DM an die NewsWG auf Instagram oder schickt eine E-Mail direkt an uns an lostinnahost@br.de. Das findet ihr auch in den Shownotes nochmal. Lost in Nahost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der NewsWG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Tim Aßmann, Janina Böhm, Christian Limpert und ich, Ann-Kathrin Wetter.